Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Brilliant stuff, all is gone in for the goal of the season. Liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur Ausgabe des Wölferadios, zu einer ganz besonderen, denn es ist die 50. Sendung seit Bestehen, seit der Gründung. Und das feiern wir mit einem Special direkt im Anschluss über die Zukunft des VfL Wolfsburg. Ich habe mit den Verantwortlichen der VfL Fußballakademie gesprochen über die Nachwuchsarbeit beim VfL. Spannende Sache. Vorher aber in der regulären Sendung arbeiten wir das Spiel in Leipzig wieder auf. Hey ho, hey ho, gewonnen, gut gespielt. Hoffentlich geht es dann auch gegen Darmstadt so weiter. Und wie die Lilien so drauf sind, bespreche ich mit meinen Darmstädter Kollegen vom Kickschuh-Blog. Außerdem lassen wir nochmal das Treffen von Andries Jonker und den Fans in Halle 09 gestern Abend Paroli laufen. Das war wichtig. Ja, da habe ich mir hinterher erstmal eine Tüte Gummibären in Limonade aufgelöst, denn Red Bull trinke ich ja nicht, auf den Sieg in Leipzig. Ja, sicher eine geile, geile Geschichte. Wer von euch da war, und es waren viele mit dabei, 3000 Wolfsburg-Fans waren mit in Leipzig und haben ordentlich Stimmung gemacht. Ich konnte das von der anderen Seite, von der Pressetribüne aus verfolgen. Das sah richtig gut aus, hab da auch entsprechend ein Foto gepostet und so weiter und so fort. Sind ja auch ganz, ganz viele Sachen hinterher auch nochmal durchs Netz gegangen. Also à la Bonheur, der Auftritt, sowohl das, was da von Fanseite abgelaufen ist, aber auch natürlich von dem, von Seiten, was die Mannschaft dort auf die Beine gestellt hat. Und viele, glaube ich, haben sich überrascht die Augen gerieben, was denn möglich ist mit dieser Truppe. Das war eine sehr konzentrierte, sehr, sehr mannschaftsorientierte Leistung. Da ist tatsächlich jeder für den anderen irgendwie gerannt, hat gekämpft, gerackert, hat die Räume eng gemacht. Ja, und ist natürlich auch nach vorne gefährlich geworden. Und das mit drei Zehnern, sehr ungewöhnlich, ist auch sehr diskutiert worden mit Daniel Didavi, Yunus Mali und Maxi Arnold. Und vorne drin ein Mario Gomez, der ja unter Andries Jonker trifft, wie er Bock hat. Und das ist bemerkenswert. Und das macht, und das, glaube ich, ist so in den letzten Tagen auch rausgekommen bei ganz vielen Fans, auch was ich so gelesen habe in den entsprechenden Foren oder auch im Wolfsblog, dass, ja, die Hoffnung ist da, der Mut ist da. Man hat das Gefühl, da verfolgt insbesondere der Trainer Andries Jonker einen Plan, versucht das der Mannschaft immer mehr einzutrichtern, einzuimpfen oder ja einzuprügeln, wie es Mario Gomez auch, sagen wir mal, formuliert hat nach dem Spiel in Leipzig, und dass er da auch entsprechend auch mal persönlich gefordert wird. Das ist alles eine Geschichte, die ein bisschen mehr tatsächlich Mut macht. Und ich möchte gar nicht drüber nachdenken, angesichts auch der anderen Ergebnisse da unten im Keller, was gewesen wäre, wenn wir gegen Leipzig vergeigt hätten. Gut, müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr drüber machen. Aber es war vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie das Spiel gewonnen wurde. Hinten raus dann auch tatsächlich mal den Laden so dicht gehalten, dass man ja auch gar nicht das unbedingte Gefühl hatte, da jetzt von Leipziger Seite nochmal massiv unter Druck zu geraten. Und das ist ja das größte Kompliment, wenn der Gegner hinterher anerkennt, da war jetzt nicht irgendwie der Schiri schuld oder sonst irgendwer, sondern man hat das Spiel verdient verloren, wie Trainer und Spieler das dann auch von Leipzig konstatiert haben. Und das sagt auch einiges aus über die Leistung des VfL. Und trotzdem, Stichwort, wir reiben uns nochmal kurz die Augen, ist natürlich die Frage aller Fragen, wie geht denn das? Ja, wie kann es sein, dass eine Truppe, die über so einen langen Zeitraum fast alles schuldig geblieben ist, in dieser Saison, was eigentlich in ihr steckt, das dann sozusagen mal raushauen kann? Ist das so ein positiver Ausreißer, der, ja, wie wir in der letzten Saison schon gesehen haben, so gegen Real Madrid zum Beispiel mal vorkommt und ist jetzt in den nächsten Spielen alles wieder schlecht? Ich will jetzt gar nicht hier anfangen zu unken und so weiter, dafür freue ich mich einfach viel zu sehr, dass es mal geklappt hat mit einem super, super Spiel von A bis Z, ja von Anfang bis Ende tatsächlich in Leipzig. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht großartig Salz in die Wunde? Nee, Wasser in den Wein, Pfeffer ins Auge. Ja, wie heißt denn dieser geile Spruch? Ich will gar nicht unnötig Wasser in den Wein kippen, andersrum, so ist das richtig. Genau, warum soll man sich nicht auch einfach mal ganz simpel freuen? Ja, wir sind oft enttäuscht worden letztendlich, aber man muss gerade in diesen Zeiten auch mal die Feste feiern, wie sie fallen. Oh, ich glaube, das kostet irgendwie schon wieder. Ja, genau. Aber letztendlich ist es ja so. Und wir wollen uns natürlich auch ein bisschen daran hochziehen, dass es mal gut gelaufen ist. Dennoch muss man den Spielern auch mal die Frage stellen. Und die Frage aller Fragen habe ich Robin Knoche nach dem Spiel in Leipzig auch gestellt. Hören wir mal kurz rein. Ja, viele Fans fragen sich natürlich, warum nicht immer und gleich so. Und letztendlich kann man das irgendwie in Worte fassen, letztendlich, warum man immer ausgeht beim Tabellenzweiten so ein starkes Spiel abliefert. Ja, ich denke, wenn man das immer erklären könnte, dann wird man es auch anders machen öfter. Wie gesagt, es ist Fußball. Wie gesagt, jeder versucht sein Bestes zu geben. Natürlich wissen wir, dass wir das in dieser Saison noch nicht häufig gezeigt haben. Und umso mehr freut uns das natürlich, dass wir jetzt hoffentlich auf dem Spiel auf Mainz aufgebaut haben, jetzt hier in Leipzig. Und dass wir nächste Woche dann den weiteren Grundstein dafür legen können. Und den Grundstein für den Sieg sozusagen war auch ja die durchaus souveräne Abwehrarbeit, die da verrichtet worden ist. Zuerst Robin Knoche mit Ricardo Rodriguez und dann später dann an der Seite von Luis Gustavo. Ich finde sowieso, der Robin, der ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder in der Kritik war, nicht richtig in Tritt kam, als zu langsam galt, ist so ein bisschen auch sinnbildlich für den Wandel, der so stattgefunden hat. Also ich finde nicht nur auch aufgrund der Sache in Leipzig, dass er ja immer weiter auch wieder einen Schritt nach vorn gemacht hat, im Gegensatz zum Stand von vor ein paar Monaten. Also eine Entwicklung ist da erkennbar. Jetzt wird er sozusagen von Andries Jonker fast gezwungen oder genötigt, das Spiel schnell zu machen, auch risikoreicher. Das ist natürlich, weil man das noch so ein bisschen im Hinterkopf hat von den vergangenen Wochen und Monaten, immer so ein leichter Test für die Herzpumpe oder für die Pumpe, Herzpumpe, doppelt gemoppelt, für die Pumpe, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, oh, wenn der Pass jetzt schief geht, dann könnte es richtig nochmal eng werden und so weiter und so fort. Aber Robin hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht und das muss man an dieser Stelle auch mal anerkennend hervorheben. In Zahlen drückt sich das dann so aus, dass er ja 26 angekommene Pässe gespielt hat und das ist zusammen mit Jakub Blaschikowski der höchste Wert, den ein Wolfsburger Spieler erzielt hat. Ja, es waren aber auch aufgrund des Risikos, was da drin war, sozusagen auch im Spielaufbau, waren auch einige Fehlpässe dabei. Auch da hat er die zweithöchste Quote bei einem VfL-Spieler. Aber das ist letztendlich auch, glaube ich, der Spielanlage geschuldet, die Andries Jonker jetzt favorisiert, nämlich tatsächlich auch mit mehr Risiko das Spiel machen zu wollen und den Ball schneller hinten rauszuspielen, um dann entsprechend die Spieler in Position zu bringen und an den Ball zu bringen, die dann gefährlich sind, wie Mali, Arnold oder halt dann auch Daniel Didavi. Und Daniel Didavi habe ich nach dem Spiel auch kurz vors Mikrofon bekommen sozusagen. Aber da achtet mal kurz hinten im Hintergrund, was da los war, weil ob euch da was auffällt. Ja, ich denke, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, jeder Trainer hat doch eine andere Philosophie. Ja, den Urschrei habt ihr wahrscheinlich vernommen. Das war Maxi Arnold, als er quasi vorbeiging in die Kabine und dann mal richtig einen raushaute. Und das zeigt, wie der Junge brennt. Und bevor ich zu Daniel Didavi zurückkomme, der hat nämlich auch noch ganz was Interessantes gesagt, als ich ihn daraufhin gefragt habe, wie es denn sozusagen mit dem Mannschaftsgeist aussieht. Da hatte Maxi Arnold dann noch was zu sagen, als er dann sich sozusagen wieder im positiven Sinne abgeregt hatte. Und gab dann noch folgendes Statement. Wir haben als Team heute unglaublich gefightet. Dann haben wir, ich glaube, 3000 Wolfsburger waren mit. Das ist auch absolut geil. Und dann genießt man das einfach. Und da muss man so Emotionen einfach raus. Ja, das ist verständlich. Das kann auch, glaube ich, jeder, der mal ansatzweise gegen den Ball getreten hat, mindestens nachvollziehen. Interessant ist es aber doch, dass sowas auf einmal möglich ist. Und deswegen habe ich auch Maxi in diese Richtung noch eine Frage gestellt. Die Fans haben gesehen, ihr habt unwahrscheinlich auch füreinander gekämpft. Jeder ist für jeden gerannt. Wieso klappt das ausgerechnet in so einem Spiel gegen so einen letztendlich starken Gegner? Dann kommen wir wieder zurück auf das Gefühl. Das ist einfach... Das sind manchmal Sachen, das kann ich nicht erklären. So, das ist einfach, wenn wir draufgehen, die erste gute Aktion. Ich glaube, wir waren von Anfang an sehr, sehr präsent. Und wenn man das dann so sieht, dann kriegt man auch mal ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Sicherheit auch. Also hier geht was quasi. Genau, und so sind wir dann auch aufgetreten. Und dann es ist nicht immer so, um Gottes Willen, ich stelle hier keinem, dass man nicht läuft oder so, sondern es ist einfach manchmal... Es ist einfach so. Schwerer. Manchmal ist es einfach schwerer und nicht erklärbar. Aber eben weil das in den letzten Monaten auch immer Thema gewesen ist, in sämtlichen Fangesprächen, die ich so verfolgt habe, nämlich: die Mannschaft reißt sich nicht in den Arsch auf, da steht keine Mannschaft auf dem Platz, keiner kämpft für den anderen. Jetzt hat man gesehen, dass es geht. Und selbst die Spieler, die massivst in der Kritik standen, wie zum Beispiel auch ein Luis Gustavo, dem kann man diesbezüglich überhaupt gar keinen Vorwurf machen nach dem Spiel gegen Leipzig. Und gegen Mainz war das eigentlich auch schon so. Jetzt weiß ich nicht, ob das alles nur am neuen Trainer liegt, das werde ich auch gleich noch genauer beleuchten, welche Rolle das gespielt hat, weil Andrijs Jonker ja offensichtlich sehr, sehr akribisch und nachhaltig an die Arbeit gegangen ist, wenn man das so hört. Aber die Frage nach dem Mannschaftsgeist ist natürlich etwas, was Thema gewesen ist. Und genau deshalb habe ich das auch bei Daniel Didavi nochmal abgefragt, habe ja schon angekündigt, dass er gleich nochmal kommt mit einem Statement, und wollte das in die Richtung dann auch nochmal gewusst haben, wie er denn diese Sache sieht, dass so eine Leistung mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung möglich ist. Ihr habt als Mannschaft unwahrscheinlich geschlossen gewirkt. Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht oder einfach hat heute das mal geklappt, was ihr euch vorgenommen habt? Ja, der Trainer hat uns top vorbereitet auf das Spiel. Wir wussten, wenn jeder seine Aufgabe so macht, wie es der Trainer will, dann werden wir unsere Möglichkeiten kriegen. Und heute hat es geklappt. Ich denke, wir waren in der Vergangenheit auch. Seit der Rückrunde waren wir eine Mannschaft. Wir haben es halt oftmals nicht auf den Platz gebracht, hatten auch ein paar Mal Pech. Und heute haben wir es gut gemacht. Aber wie gesagt, wir müssen es nächste Woche wieder gut machen, sonst hat es heute nichts gebracht. Bei solchen Sätzen hört man natürlich genauer hin und hört dann den Satz: seit der Rückrunde waren wir eine Mannschaft. Hui, das verstärkt natürlich alle Vorurteile und Eindrücke und Einschätzungen, die es so gegeben hat, dass das in der Hinrunde dann offensichtlich nicht der Fall war. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat sich ab der Rückrunde verändert? Ja, gewisse Spieler sind nicht mehr da. Ich nenne jetzt den Namen absichtlich nicht. Es sind neue dazugekommen, es hat offensichtlich ein Einschwören stattgefunden, das war ja auch so das, was man aus dem Trainingslager an Eindrücken mitbekommen hat, da wollte eine Mannschaft an einem Strang ziehen. Jetzt scheint nach der Ablösung von Valerien Ismael noch ein bisschen mehr, ich sag's mal, Kompetenz auf der Trainerseite Einzug gehalten zu haben, der ja der Mannschaft jetzt auch sozusagen das Selbstbewusstsein und ja den Glauben an die eigene Stärke und einen Matchplan vermittelt. Jedenfalls hat es so den Anschein. Das klingt so ein bisschen durch. Interessant ist auch, und das geht ein bisschen in dieselbe Richtung, das, was Andrijs Jonker gestern Abend beim Treffen mit den Fans erzählt hat in Halle 09, nämlich, dass ihm die Spieler auch gegenüber zugegeben hätten, nicht immer alles gegeben zu haben auf dem Platz oder nicht immer als Mannschaft agiert zu haben. Das ist natürlich eine Bankrotterklärung, und es ist natürlich auch dann klar, dass sowas nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme gegenüber uns Fans letztendlich ist, weil das sich alles so bestätigt, was wir, was man sehen konnte auf dem Platz und was man befürchtet hat und so weiter und so fort. Und jetzt aber tatsächlich auch offensichtlich die Mannschaft erkannt hat, in der Bringschuld ist, was auch immer, diese Scharte auszuwetzen und alles zu versuchen, um das Schlimmste zu verhindern, mit einem Trainer, der offensichtlich weiß, was er will, klare Ansagen letztendlich macht, auch bei den Fans gut ankommt, beziehungsweise wie gut er angekommen ist gestern Abend, das werde ich gleich besprechen, aber dass er tatsächlich das rüberbringt, was er vermitteln möchte und weiß, auch wenn ihm sozusagen auch noch die Erfahrung als Cheftrainer in der Bundesliga zum Beispiel fehlt, dass das vielleicht reicht oder reichen könnte, uns die Klasse zu sichern. Und wie Andrijs Jonker und sein Trainerteam gestern angekommen sind beim Treffen mit den Fans in Halle 09, das möchte ich jetzt mal besprechen, und zwar mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Und jemand, der dabei war beim Treffen mit dem Trainerteam und den Fans und uns so ein bisschen seine Eindrücke auch schildern wird, den habe ich jetzt am Telefon. Ich begrüße Sarah Fricke. Sie ist Vorsitzende des VfL-Fanclubs Casablanca. Hallo Sarah. Hallo. Dann sag doch mal frei von der Leber weg, welchen Eindruck hat der Trainer denn am Dienstag bei dir hinterlassen? Also einen sehr positiven. Ich muss dazu sagen, Jonker war ja schon mal bei uns. Der Eindruck damals war schon sehr positiv und das hat sich jetzt wieder bestätigt. Er ist sehr fokussiert in seiner Arbeit, das hat man gemerkt. Er ist keiner Frage aus dem Weg gegangen. Er hat viel Einblick gegeben hinter die Kulissen und er hat sehr viel positive Stimmung auch im Raum verbreitet. Weil du das gerade ansprichst und weil die Situation ja im Moment beim VfL alles andere als einfach ist, wie war denn die Stimmung unter den Fans bei der Veranstaltung? Also ich muss sagen, Gestern war die Stimmung eigentlich relativ gut. Die Fans wissen natürlich auch, worum es geht. Genauso wie der ganze Verein und die Spieler und der Trainer. Aber ich denke mal, durch positive Stimmung kann man auch positive Ergebnisse herbeibekommen. Und das hat man auch, oder das haben wir auch dem Trainerteam vermittelt. Und das war eigentlich sehr positiv. Also es kam positiv vom Trainerteam und positiv von uns Fans. Also das muss ich schon sagen. Was waren denn für dich von Andris Jonker die entscheidenden Aussagen, die du so gehört hast? Also sehr viel Gewicht, wie er mit der Mannschaft arbeiten möchte, wie wichtig für ihn auch wir als Fans sind und was er eigentlich auch noch vorhat, wenn, natürlich davon gehen wir halt alle aus, der Klassenerhalt geschafft wird. Das fand ich schon bemerkenswert. Also er hat schon wirklich eine gute Strategie. Gab es denn etwas an Aussagen oder auch an Vorkommnissen bei der Veranstaltung, etwas, was du nicht erwartet hast, was dich auch tatsächlich überrascht hat? Ich sage mal so, dass das ganze Trainerteam eigentlich da war, fand ich sehr gut. Oft war es ja in der Vergangenheit immer nur so, dass der Trainer alleine kam und sich, wenn überhaupt, den Fans gestellt hat. Diesmal war halt das ganze Trainerteam da und das ganze Trainerteam hat eigentlich positive Stimmung vermittelt. Und das war ja in den Jahren zuvor auch nicht immer so. Und das fand ich eigentlich doch sehr positiv. Gab es denn auch einen Moment bei der Veranstaltung, wo es so ein bisschen geknistert hat, wo die Anspannung auch spürbar war? Ich kann mir vorstellen, dass so eine Aussage etwa, Andris Jonker hat ja gesagt, die Mannschaft ihm hätte ihm gegenüber eingeräumt, dass man ja in der Vergangenheit nicht immer alles gegeben hätte oder nicht immer als Mannschaft agiert hat. Ist das so etwas, wo es ein bisschen auch zur Sache ging? Das muss ich sagen, das fand ich eigentlich sehr ehrlich von ihm, dass er das uns gesagt hat. Und ich war eigentlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, also nicht überrascht, aber eigentlich traurig, dass eine Mannschaft das nicht so umsetzen kann bei anderen Trainern, wie sie es zurzeit bei Jonker machen. Und ich sage mal so, wenn ich Fußballprofi bin, dann ist mir eigentlich egal, wer da an der Seitenlinie ist. Dann muss ich auch meinem Beruf nachgehen, so wie wir es natürlich auf der Arbeit auch tun, egal wer unser Chef ist. Ja, und das muss ich sagen, fand ich schon sehr bemerkenswert, dass das vorher nicht so ist, was wir Fans uns manches Mal vielleicht auch gedacht haben, aber halt nicht zu 100% wussten. Welchen Eindruck hattest du von Olaf Rebbe? Der war ja auch mit da als sportlichem Verantwortlichen. Wie kam er so bei dir rüber? Also ich finde ihn eigentlich relativ oder sehr sympathisch, muss ich sagen. Er ist auch sehr ehrlich in seinen Worten. Er ist nicht, also jetzt nicht, sage ich jetzt mal, übertrieben euphorisch, sondern er sieht das auch alles sehr realistisch. Und ich finde es gut, dass man sich mal jemanden rausgepickt hat, der jetzt keinen riesen Namen hat, sondern einfach auch jemanden, der, sage ich jetzt mal, von uns ist. Also sprich, der auch so denkt wie wir Fans und nicht einer, der hierher kommt und einfach nur Geld abkassieren möchte und seinen guten Ruf irgendwo ins Schaufenster stellt. Hat dir denn bei dieser Veranstaltung mit Sportdirektor und Trainer irgendwas gefehlt? Ist da irgendein Komplex oder eine Frage gewesen, die nicht angesprochen wurde oder wo du gesagt hättest, das hätten wir noch mal ein bisschen mehr ausführen müssen? Nein, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja logisch, dass er zu taktischen Maßnahmen und taktischen Ausrichtungen nicht viel sagt. Ist verständlich in der Situation, wo wir auch sind, weil man weiß nie, wer zuhört, was weitergegeben wird. Aber sonst im Großen und Ganzen, er hat wirklich alle Fragen, die ihm gestellt worden sind, ehrlich meiner Meinung nach beantwortet. Und das fand ich sehr gut. Also er ist nicht ausgewichen, sondern er hat zu jeder Frage auch geantwortet. Das klingt alles sehr positiv, wie du das beschreibst, auch das ganze Miteinander oder die Umgehensweise. Wie optimistisch bist du denn dann jetzt für den Rest der Saison, für den Verlauf und dass das alles für den VfL auch gut ausgeht? Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil ich war auch vorher, also muss ich dazu sagen, vor dem Trainerwechsel auch optimistisch, weil ich habe eigentlich das Vertrauen auch in die Mannschaft, weil die Mannschaft ist eindeutig besser als wie das, was sie bis vor dem Mainz-Spiel gezeigt hat. Und man hat ja jetzt auch gesehen beim Mainz-Spiel und auch in Leipzig, was die Mannschaft kann und dass man eigentlich noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann und sie können noch ein bisschen mehr. Und die zwei Ergebnisse jetzt zum Schluss, die haben eigentlich sehr positiv gestimmt, dass man auch den Rest der Saison positiv noch gestaltet und Ich hoffe, dass es vor dem letzten Spieltag entschieden ist. Und damit die Klasse hält, sagt Sarah Fricke, Vorsitzende des VfL-Fanclubs Casablanca. Ich danke dir für deine Einschätzung und das Gespräch. Kein Problem. Kurzpassspiel. Ein spektakulärer Wechsel kündigt sich an, und zwar in der Ligue 1 bei Paris Saint-Germain. Julian Draxler soll angeblich vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen. Er soll angeblich gesagt haben, ich möchte mal den nächsten Schritt machen. Ist ja auch kein Wunder, letztes Jahr hat er in der Champions League ja auch noch Viertelfinale gespielt. Kevin Großkreuz steht vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Zumindest hat der BVB ihm angeboten, dass er mit der zweiten Mannschaft nach seinem Rauswurf in Stuttgart dort trainieren kann. Er hat einen schweren Fehler begangen, er hat ihn eingesehen und sich dafür entschuldigt, und deswegen stehen für Kevin immer die Türen offen, heißt es von Seiten des BVB. Das ist wirklich echte Liebe. Ich muss kurz mal die Nebenhöhlen freimachen. Gut. Entschuldigung, das hat mich so gerührt. Aber es soll noch jemand beim BVB die Tür offen stehen, nämlich sollte AfD-Mann Höcke aus der Partei ausscheiden, könnte er in Dortmund noch als Fanbeauftragter sich um gewisse Teile der Ultras kümmern. Das Maskottchen des ersten FC Köln bekommt eine neue Lebensgefährtin. Nämlich ja, Geisburg Hennes ist Witwer und da soll sich jetzt eine neue Ziege um das Wohlbefinden des Maskottchens kümmern. Noch ist nicht raus, wie sie heißt, aber dass sie deutlich jünger sein soll als ja, der Hennes. Und ja, sie wird ihn dann begleiten sozusagen in das Kölner Fußballer-Jet-Set-Leben. Und den Hennes natürlich vorher im Zoo kennenlernen. Naja, ein alter Bock, dem im Zoo eine junge Ziege zugeführt wird. Zur Belustigung sozusagen. Solche Orte kennt man auch in München oder beim FC Bayern. Das heißt P1. Kombinationsspiel. Und bei mir per Skype zugeschaltet ist jetzt Matthias Kneifel. Er ist vom Kickschuh-Blog, der sich mit den Darmstädtern, mit den Lilien beschäftigt, und auch vom Hoch- und Weit-Podcast für die Lilien. Ich grüße dich, Matthias. Servus Lars, hallo und danke für die Einladung. Ja, selbstverfreilich, weil wo bekomme ich sonst kompetente Gesprächspartner zum Thema Darmstadt 98 her, wenn nicht bei euch? Ja, vielen Dank. So, ja, jetzt haben wir aber genug geschleimt, würde ich sagen. Und wir starten natürlich mit der ersten Frage. Darmstadt ist ja vor der Saison als Absteiger Nummer 1 gehandelt worden. Also ist doch alles im Plan bei euch, oder nicht? Könnte man ketzerisch so sagen, ja, aber sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht. Also der letztjährige Klassenerhalt, der war ja alles andere als absehbar. Deshalb lag es irgendwie auch auf der Hand, dass im zweiten, dem oft schwereren Jahr, dann auch wirklich uns die Realität einholt. Hat es leider getan, meines Erachtens ein bisschen unnötigerweise, weil am Anfang der Saison einfach viele Teams noch nicht so recht aus dem Quark kamen. Also HSV und Ingolstadt in aller erster Linie. Und die beiden gewinnen dann ausgerechnet bei uns im heimischen Böllenfalltor im November und Anfang Dezember. Und wenn man die zwei Spiele gewonnen hätte, glaube ich, würde es heute ganz anders aussehen. Dann wäre vielleicht auch noch Norbert Meyer an Bord. Das muss jetzt nicht so positiv sein, weil das hat einfach nicht gepasst. Es war ein permanentes Fremdeln zwischen Fans und ihm, aber auch zwischen den Leistungsträgern und ihm. Und demzufolge ist für mich der Saisonverlauf durchaus auf die beiden Spiele ein bisschen zu fokussieren und zu reduzieren. Weil mit den zwei Siegen hätte man damals dann schon 14 Punkte gehabt und die haben wir ja jetzt erst seit letztem Wochenende überholt, diese 14 Punkte, also sprich 15 sind es derzeit. Jetzt hast du schon sozusagen dir zwei Spiele da mal rausgegriffen, aber ist insgesamt nicht mehr drin, muss man das so sagen, oder woran liegt es bei euch, dass es so, ich will nicht sagen, so weit gekommen ist, weil ich denke mal, selbst auch für die härtesten Darmstadt-Fans wird es jetzt nicht so überraschend gewesen sein, die Entwicklung in der Saison. Aber was sind denn so die Gründe noch darüber hinaus? Ja, wahrscheinlich tatsächlich, dass wir vorne keinen Knipser haben. Also das Ganze, was Sandro Wagner hier im letzten Jahr fabriziert hat, das kann man mit diesem Rückblick und mit der aktuellen Erfahrung einfach nicht hoch genug anrechnen. Und seine 14 Tore, die fehlen einfach. Also wir haben einen, der 4 Tore erzielt hat bis jetzt, der Antonio Czolak, das ist unser Goalgetter. Und mit 4 Toren ist natürlich nach 24 Spieltagen noch nicht so viel Start zu machen. Das heißt, wir haben natürlich einen großen Aderlass zu verzeichnen gehabt. Dennoch blieben ein paar Korsettstangen, die primär auch für die Defensive verantwortlich sind. Mit Esser haben wir einen sehr, sehr guten Torwart gekriegt, der jetzt leider verletzt ist, aber auch sein Vertreter, der Daniel Heuer-Fernandes, ist kein schlechter. Und schlussendlich das Spiel nach vorne krankte und ein Abnehmer vorne war auch lange nicht zu sehen und zu finden. Und ja, deshalb liegt tatsächlich der Hase im Pfeffer vorne bei uns, dass da wenig ging. Ähnlich wie wir habt ihr ja auch einen Trainer gewechselt, hast ja auch angesprochen schon. Hat es denn was gebracht, jetzt mal ehrlich, bislang? Ja, also wir haben sogar beide ja jetzt den dritten Trainer schon, sowohl Röst als auch wir. Und also es hat sich gefühlt auf jeden Fall was verändert, schon unter Ramon Berndroth, der die letzten drei Spiele vor der Winterpause reingeworfen wurde als sportlicher Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums. Und ich war beim ersten Spiel in Freiburg mit dabei und es war schon fast eine Offenbarung, weil da war endlich wieder eine Mannschaft auf dem Platz, wo jeder für den anderen eingestanden hat. Nicht, dass das davor mutwillig irgendwie nicht der Fall gewesen wäre, aber der Selbstglaube, der war irgendwie nicht da. Und das war durch den Trainerwechsel wie freigespült und freigelegt. Leider gab es dann unter seiner Ägide 0 Punkte, was extrem bitter war, weil sowohl in Freiburg als auch zu Hause gegen die Bayern waren wir mindestens ebenbürtig. Und dann kam ja in der Winterpause Frings und er hat das Spielsystem schon deutlich geändert. Also wir hauen nicht den Ball hinten raus nach der Prämisse, erstmal raus aus der Gefahrenzone und wenn er vorne verloren geht, ist er immer noch weit genug weg vom Tor, sondern wir bauen jetzt das Spiel auch auf und wir haben natürlich mit Altintop auch einen Ballverteiler, der aus sämtlichen Situationen in der Lage ist, den Ball zu spielen, egal mit welchem Fuß. Also er ist alleine schon so eine Art Quarterback für uns geworden und vorne hat man jetzt auch mit Sidney Sam jemanden, der auf den Flügeln den Ball verarbeiten kann oder im Zweifel auch hinter den Spitzen. Das heißt, wir haben Qualität dazugekriegt, die bei anderen Vereinen nicht mehr gewünscht war. Das kennen wir ja schon auch aus der vergangenen Saison. Aber wir spielen jetzt tatsächlich Fußball. Also unser Podcast, das hattest du am Anfang erwähnt, der nennt sich Hoch und Weit, nicht ganz umsonst, weil das einfach unsere Spielweise war. Und jetzt spielen wir tatsächlich, das belegen auch die Statistiken, dass wir mittlerweile eine fast schon beängstigend gute Passquote haben und auch Ballbesitz ist mittlerweile nicht unser Feind, sondern auch unser Freund. Mal gucken, wie das dann sich auswärts darstellt. Ich hätte schon vor dem Bremen-Spiel gedacht, das vor 2 Wochen war, da werden wir eher auf schnelles Umschaltspiel setzen. Das hat sich dann ganz anders dargestellt. Aber ich glaube schon, wenn man jetzt so einen ganz schnellen Ausblick mal wagen will, dass ihr schon das Heft in die Hand nehmt und wir dann erstmal gucken müssen, dass wir uns in der Defensive gut sortieren. Ja, kommen wir natürlich gleich nochmal gesondert drauf, aber ich habe noch eine Frage zu Thorsten Frings und zwar, geht es denn mit ihm dann auch in die zweite Liga? Ich weiß nicht, wie die Verträge da abgeschlossen sind, also würde er mitgehen sozusagen? Er würde mitgehen, also der Vertrag ist über die Saison hinaus geschlossen und es war ja auch schon zur Winterpause absehbar, dass ein Klassenerhalt ja sehr, sehr sportlich werden wird. Also der Abstieg, sprich die zweite Liga, war in den Vertrag schon eingepreist und wenn er jetzt nicht die letzten 10 Spiele verliert, unter anderem vielleicht auch mal desaströser verliert, dann wird er da nächstes Jahr schon da bleiben. Also da müsste jetzt doch eigentlich passieren. Quasi. Und den Neuaufbau vorantreiben. Es gab schon einige Verpflichtungen, die auch deutlich Richtung zweite Liga zielten, wie der Wilson Kamavuaka auf der Sechserposition oder auch der Bangor, der Däne, der auch als junger talentierter Verteidiger zu uns gestoßen ist, die aber beide noch keine einzige Minute gespielt haben. Also das sind eher so Verpflichtungen, die auch schon auf die nächste Saison hinzielen. Und wie gesagt, wenn jetzt nicht alles den Bach runtergeht, dann ist Frings nach wie vor mit an Bord. Und im Moment spricht vieles dafür und er hat auch einen guten Co-Trainer gekriegt, den Björn Müller aus dem DFB-Nachwuchs, wenn ich jetzt mal das so bezeichnen mag. Also da scheint auch einfach ein gutes Team sich gefunden zu haben für den Moment. Jetzt muss ich dir ja ganz ehrlich gestehen, dass das Hinspiel bei euch, dieses ominöse 3:1, eins der Spiele war in dieser Saison bei allen Kackspielen, die wir so abgeliefert haben, was mich mit am meisten geärgert hat, weil das ja wirklich mega, mega frustrierend abgelaufen ist letztendlich und auch so ein bisschen so symptomatisch war für den VfL. Wie hat es denn, sag ich mal, bei euch dazu geführt, dass ihr da nicht richtig von zehren konntet, weil das war ja damals sozusagen ja auch noch ein Big Point für euch. Ja, ja, absolut. Kann ich im Nachhinein auch nicht ganz nachvollziehen, weil das Spiel war eigentlich das erste Spiel, wo man sich so dachte, vielleicht noch das Hoffenheim-Spiel davor, da geht was. Jetzt sind die alten Tugenden wieder am Start, ein Rädchen greift ins andere und natürlich spielt uns der Platzverweis auch für Bruma in die Karten, aber davor war Wolfsburg auch ein bisschen ideenlos. Also sie haben sich da dran ergötzt, den Ball in ihren eigenen Reihen zu spielen, aber sie haben versäumt, schnell zu spielen und sind noch nicht so wirklich auf den Treffer ausgegangen und dann war natürlich mit dem Platzverweis auch gleich das 1:0 für uns und das spielte uns in die Karten. Also da war das Team ganz bei sich, aber danach ging es wirklich den Bach runter. Also wir haben seitdem in 16 Spielen nur 3 nicht verloren. Das ist ja eigentlich eine absolut aberwitzige Quote. Und just nach diesem Wolfsburg-Spiel war auch der DFB-Pokal bei Waldorf, also bei einem Viertligisten, sogar noch verdient auszuscheiden. Hat, glaube ich, auch so ein Knacks gegeben, ja, verursacht. Danach kam dann Leipzig, da darf man verlieren. Aber dann war irgendwann so eine Spirale in Gang gesetzt, die nur noch nach unten zeigte. Gut, und ihr habt ja auch nicht mehr den, darf man das sagen, Salafistenfreund? Ja, ein ganz heikles Thema. Also Enis Benhatira, da mag man schnell drüber urteilen. Mir ist das Thema zu undurchsichtig. Ich bin da nicht genug drin, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich habe es nur richtig. Belustigt aus der, Anführungsstrichen, belustigt aus der Entfernung zur Kenntnis genommen. Richtig, also er hat zu seiner Position und zu seiner Politik, will ich es jetzt mal nennen, gestanden. Er zeigte sich da auch ein bisschen als beratungsresistent. Im Endeffekt musste er jetzt dann mit den Konsequenzen leben und ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Also ich mag es glauben, wenn ein Verein von einem Verfassungsschutz, also sprich der salafistische Verein oder angeblich salafistische Verein vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann mag das schon auch nicht alles im grünen Bereich sein. Aber wie gesagt, das ist mir, da bin ich zu wenig drin in der Thematik. Ja, lass uns auch beim Thema Fußball bleiben, denn du erklärst mir nämlich jetzt mal, warum ausgerechnet, weil ihr noch kein Auswärtsspiel gepunktet habt, das ausgerechnet aus eurer Sicht beim VfL Wolfsburg am Samstag klappt. Ja, das ist wirklich die Kardinalfrage. Also ich blogge auch schon von Woche zu Woche oder von Auswärtsspiel zu Auswärtsspiel. Wer gegen uns Punkte liegen lässt, der hat den Blamage-Faktor gezogen und muss damit leben. Aber wir spielen auswärts tatsächlich gar nicht so schlecht. Also vorhin hatte ich dieses Freiburg-Spiel erwähnt. Im neuen Jahr war ich in Hoffenheim dabei, war auch in Frankfurt dabei, habe Bremen über weite Strecken gesehen. Das waren Leistungen, aus denen man schon auch mal einen Punkt mitnehmen kann. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass wir permanent 2-0 verlieren und hoffnungslos unterlegen sind, sondern wir haben uns relativ dämliche Elfmeter auch immer wieder einschenken lassen und irgendwann kippte das Spiel dann auf der Schlussgeraden dann so richtig. Und ich glaube, wenn die Mannschaft einfach mal über 90 Minuten in der Lage ist, ihre Leistung abzurufen, diese über weite Strecken auch abruft, und kein Elfmeter kassiert, dann wäre das jetzt doch nicht so blamabel, gegen die Lilien einen Punkt zu lassen oder vielleicht sogar mehr. Aber mit anderen Worten, was will ich sagen? Die Leistung stimmt nicht immer über 90 Minuten, aber es ist auf jeden Fall besser als über weite Strecken in der Hinrunde. Also wir sind in der Hinsicht tatsächlich wieder ein bisschen wettbewerbsfähiger geworden. Ja, das zumindest die Zuversicht lässt du dir nicht nehmen. Das ist ja auch schon mal positiv. Ja. Welchen Eindruck hast du denn im Moment vom VfL und welche Erwartungen dann letztendlich auch leiten sich davon ab beim Spiel am Samstag? Ja, also wir hatten ja die Ehre, das erste Ismael-Spiel damals zu ziehen. Das spielte uns in die Karten. Normalerweise sagt man ja, wenn ein Trainer kommt, dann ist es natürlich für den Gegner blöd. In Darmstadt ging es auf. Also wenn Ismael noch auf eurer Trainerbank wäre, dann wäre es mir wesentlich wohler. Hat mich eh gewundert, dass der so lange in Amt und Würden war, weil irgendwie war ja von außen betrachtet da kein richtiges Selbstvertrauen am Start. Wir haben sich viele bei uns auch gewundert, dass er so genau. da war. Und mit Jonko ist ja da jetzt eine gewisse vielleicht Persönlichkeit oder einfach auch eine Expertise am Start, die der Mannschaft gut tut oder gut zu tun scheint. Und eure nominelle Qualität, über die muss man nicht reden. Also allein die drei, die am letzten Tor beteiligt waren in Leipzig mit Gomez als schlussendlichen Punkt in der Kette und davor noch mit Didavi und auch Mali. Also ich meine, hallo. Das sind schon Leute, die können den Ball spielen. Wenn es bei denen im Kopf stimmt, dann dürfte da wenig anbrennen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass der Kopf immer noch nicht kapiert hat, dass es nicht mit links geht, den Abschiebskampf zu entfliehen. Und vielleicht tut es uns ja auch ganz gut, hier auswärts aufzutreten. Wolfsburg ist gefordert, muss was machen. Vielleicht spielt es uns in die Karten, wie gesagt, auch ein bisschen Hoffnung, der Wunschgedanke des Ganzen, aber nun denn. Letzte Frage, weil du es auch gerade selbst nochmal angesprochen hast. Abstiegskampf. Wie geht's denn aus, wenn du da mal die letzten 3-4 Plätze tippst? Was läuft da ab? Man muss schon Realist sein. Also wenn man als Darmstadt-Fan jetzt noch vom Klassenerhalt fabuliert, dann ist man ein bisschen schief gewickelt. Meines Erachtens, alle Zahlen sprechen dagegen, selbst wenn wir jetzt besser spielen. Ingolstadt dürfte es auch schwer haben, weil irgendwie plötzlich alle punkten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich denke tatsächlich, dass Augsburg noch Probleme kriegen könnte. Die sind jetzt auch nicht mehr allzu weit weg von dem Relegationsplatz. Die könnten mir tatsächlich noch reinrutschen. Ihr seid nominell zu stark, wenn, dann stimmt es im Kopf nicht. Aber ich glaube, da ist Jonko jetzt vor, außen, also vor da irgendwie das einreißen zu lassen. Deshalb sage ich jetzt, wenn die letzten drei getippt werden sollten, im Moment für mich Augsburg, Ingolstadt und Bier. Damit würde man, glaube ich, nicht so falsch liegen, wenn man es auch am Anfang der Saison getippt hätte. Genau, richtig. Naja, ich habe trotzdem immer noch Hoffnung, dass der HSV nicht immer alle Spiele so glücklich gewinnt, wie es am Wochenende der Fall war. Aber gut, so werden wir uns dann mal überraschen lassen müssen, glaube ich. Das war Matthias Kneifel vom Kickschuh-Blog, der sich mit den Darmstädtern beschäftigt und auch beim Hoch- und Weit-Podcast zu Hause. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir, Lars. Alles Gute. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan möchte gerne ein paar Kilo abnehmen und sieht in der Zeitung so eine Annonce und ruft dann bei der entsprechenden Firma an und bestellt das 5 Tage 5 Kilo Abnehmen-Paket. So, nächsten Tag klingelt es vor der Tür, steht eine Blondine, aber so eine für Erwachsene vor der Tür, richtig sexy und so weiter und hat nichts an, außer ein paar Joggingschuhe und einem Schild, auf dem steht, wenn du mich fängst, gehöre ich dir. So, und der andere Braunschweig-Fan zögert keine Sekunde, jagt ihr nach und so weiter, hat aber aufgrund der Leibesfülle leichte Probleme und kriegt sie halt nicht. Und dann das Spiel wiederholt sich jeden Tag und so weiter und wieder und immer wieder klappt es nicht und klappt es nicht und klappt es nicht. Ja, aber am Ende der Woche stellt er sich auf die Waage und hat tatsächlich 5 Kilo abgenommen. Daraufhin sagt er, gibt's ja wohl nicht, jetzt mache ich das nochmal, jetzt bestelle ich aber das 10 Kilo in Abnehmpaket in 5 Tagen und dann klappt das auch schon mit dem Mittel. So, und dann klingelt es tatsächlich wieder an der Tür, steht die wirklich nur eine viel schönere Frau vor der Tür, hat auch nichts an, außer ein paar Jogging-Schuhen und einem Schild um den Hals, wenn du mich fängst, gehöre ich dir. Und der Eintracht Braunschweig-Fan wieder unterhetzt und so weiter. Die ist aber noch sportlicher und er hat wieder keine Chance und kriegt sie wieder nicht. Aber am Ende der Woche, nachdem die junge Frau jeden Tag wieder auf der Matte stand, hat er 10 Kilo tatsächlich abgenommen. So, jetzt gehe ich aufs Ganze, jetzt muss ich doch irgendwann auch mal belohnt werden, so ungefähr. Also bestellt er bei der Firma das 7 Tage 25 Kilo Abnehmen-Paket. So, und dann klingelt es an der Tür. Er ist schon total happy, weil er hat ja schon viel abgenommen und jetzt muss es doch endlich mal klappen. Er macht die Tür auf, steht dann 2 Meter Riese, muskelbepackt vor der Tür, trägt nichts außer ein paar Jogging-Schuhe und ein Schild, wo drauf steht: Hi, ich bin Francis und wenn ich dich kriege, gehörst du mir. Schließen möchte ich nicht ohne einen besonderen Gruß und einen Wunsch, nämlich an Ricardo Rodriguez. Richie, alles Gute, gute Besserung, dass du deine Syndesmose-Verletzung auskurierst und dann vielleicht schnell wieder auf dem Platz stehst oder schneller auf dem Platz stehst als gedacht. Da ist ja sogar das Saisonaus im Gespräch und viele munkeln schon, es könnte auch das letzte Spiel gewesen sein, was du in Leipzig für den VfL absolviert hast. Denn ja, da ein Wechsel immer noch so ein bisschen im Raum steht oder du als Wechselkandidat giltst. Ich hoffe jedenfalls, dass wir dich nochmal sehen werden im Trikot. Vielleicht geht die Heilung auch schneller voran. Ansonsten erstmal vielen Dank bis hierher für den Abgesang. Ist ja noch ein bisschen zu früh. Und ja, vielleicht sehen wir dich dann auch möglichst bald wieder auf dem Platz. Hinweisen möchte ich noch auf eine ganz besondere Veranstaltung, die ansteht. Und zwar morgen am Freitag. Ja, in der VfL-Fußballwelt. Eine Talkrunde anlässlich 20 Jahre Bundesliga, nämlich mit Martin Petroff, ja, ehemaliger VfL-Profi, 4-Tore-Held etc. etc. Der wird ein bisschen plaudern, frühere Manager Peter Panda, Wolfgang Hotze wird auch dabei sein, Ashkan Dejaga auch dabei, da könnt ihr mal fragen, wie es denn ausschaut, wie es denn mit der Verletzung aussieht, ob er bald wieder auf dem Platz steht. Moderiert wird das Ganze unter anderem mit Sven Froberg, war ja auch jetzt neulich zu Gast als Chef des SID. Er ist ja auch gebürtiger Wolfsburger Journalist und ja, wird so ein bisschen auch mit Holger Ballwanz, mit Balli darüber da auch ein bisschen plaudern, wie es denn so ausschaut. In alten Zeiten schwelgen sozusagen. Und dann gibt es in der Ausstellung noch ein paar bislang nicht ausgestellte Exponate. Das dürfte sich also lohnen. Los geht's um 18 Uhr in der VfL Fußballwelt. Talkrunde mit Martin Petroff. Anlässlich 20 Jahre Bundesliga. Mensch, nur Jubiläen hier irgendwie zu verkünden. Jetzt gleich im Anschluss oder unten auf der Seite zum Anhören, zum Download etc. ein Special zum 50. Geburtstag des Wölferadios, hätte ich fast gesagt, zur 50. Ausgabe. So alt bin ich dann doch noch nicht, auch wenn ich vielleicht so aussehe. Also, 50. Sendung Wölferadio, da ein Special über die VfL Fußballakademie. Da habe ich mit Verantwortlichen gesprochen, Pablo Thiam, Fabian Wohlgemuth und Tobias Drittel. Es geht um ja, die Zukunft des VfL. Welche Spieler stehen da vielleicht auf dem Sprung? Wie sieht es aus? Bauen wir nochmal neu eine Akademie? Brauchen wir das? Wie sieht der Austausch aus zwischen Profikader und Nachwuchsakademie? Wie sieht das Ganze überhaupt aus, was wir in Wolfsburg veranstalten? Was ist denn die Philosophie, die wir da haben, wenn es um Spieler geht, die wir sozusagen in die erste Liga entwickeln wollen. Dazu hat mir Rede und Antwort gestanden und da sage ich auch viel Spaß beim Reinhören. Und die 50. Sendung wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne euch, euch Zuhörer, euch Fans, die euch dafür interessiert, was ich hier so für Mist erzähle den ganzen Tag, für die Gäste, die ich mir einlade und so weiter und so fort. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt gerne mir, teilt es, liked es, wie auch immer und erzählt mir, was ihr gerne anders, besser oder wie auch immer haben möchtet. Die Anregungen greife ich immer gerne auf, denn schließlich geht es hier um euch, um die Fans des VfL. Und für euch mache ich das Ganze. Wenn ihr nicht zuhört, dann brauche ich das auch nicht zu tun. Insofern immer her damit, mit Feedback, mit Kritik, mit Anregungen. Und ja, vielen Dank, dass ihr es 50 Sendungen sozusagen ausgehalten habt. Nächste Woche dann voraussichtlich kein Wölferradio aufgrund der Länderspielpause. Vielleicht lasse ich mir auch mal was einfallen, je nachdem, wie es die Zeit denn so erlaubt. Für die heutige Sendung möchte ich mich bei der inhaltlichen Unterstützung noch bedanken bei Sebastian und Wolfgang. Norman, wie immer, danke für deine technische Unterstützung. Hoffentlich kommst du wieder auf die Beine, warst ja ein bisschen krank diese Woche. Trotzdem toller Relaunch auf der wolfsblog.de Seite. Schaut mal rein, auch prominent natürlich da vertreten das Wölferradio und das Wolfsgeheul, um nochmal Werbung in eigener Sache zu machen. Schön, dass es sowas gibt, dass man da eine Heimat hat für ja, Meinungsaustausch und das Miteinander ist ja gerade in diesen schwierigen Zeiten ganz entscheidend, dass wir Fans da zusammenstehen und zusammenrücken und da uns auch entsprechend austauschen können. Das gefällt mir immer ganz gut, auch wenn das manchmal sehr, sehr kontrovers abläuft. Aber so ist Fußball und so ist der VfL und ich glaube, das sollten wir auch so beibehalten, dass wir da uns immer auch ehrlich und offen die Meinung sagen können. Ja, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, viel Spaß beim Special gleich im Anschluss und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, nur der VfL.